Hallo Hendrik. Kommst du von der Arbeit? Ich komme von der Arbeit. Wenn du da hingehst, kriegst du bestimmt auch ein Bierchen. Sven hat unseren Geburtstag reingefeiert, so ein bisschen. Die sind da noch. Und ich bin aber seit heute 8 Uhr unterwegs und habe jetzt ziemlich viel geackert und irgendwie bin ich überhaupt nicht in seiner Laune. Aber ist auf jeden Fall interessant, dich hier zu sehen an so einer Stelle. Der ist so durchgeknallt. So sieht's aus. Ja, ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Und selber? Ich gehe gleich ins Bett.